Bei all der Macht, die von Pokémon ausgeht, könnte man meinen, sie müssten eigentlich die dominante Lebensform des Planeten sein. Erkennst du denn nicht, wer das ist? Sieh doch mal genau hin! Aber nein, der Mensch hat sich stattdessen durchgesetzt und macht sich die Fähigkeiten der Pokémon zu eigen. Pokémon hingegen haben nicht diesen Anspruch der Menschheit, andere zu dominieren und zu beherrschen. Wenn ein Pokémon seine Macht zeigt, dann nur, wenn es seinen Lebensraum verteidigen will oder seinen Nachwuchs als bedroht empfindet. Ethan! Mensch, dich habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Lyra! Wo bist du gewesen? Das könnte ich dich genauso fragen. Ich habe es gesehen. Der Wächter, er ist zurück. Das, was man sich aktuell mal wieder erzählt, sind doch alles nur Hirngespinste von verwirrten Menschen. Entschuldigen Sie. Du musst mir glauben. Und wir sind zurück aus der Werbung. Team Rocket ist zurückgekehrt. Mit einer weiteren Meldung über Team Rocket. Noch ein paar letzte Worte. Die Augenzeugen bestätigen, habt Erbarmen, soll es ganz in der Nähe von der Tamiya Wald, bitte, zu einer weiteren Pokémon-Treibjagd gekommen sein. Wir sind Team Rocket. Celebi, das Zeitreise-Pokémon. Unsere Anführerin hat Interesse an Ihnen und Ihrer Forschung. Sie hat es verdient und wird nun ein für alle Mal für ihre Verbrechen bezahlen. Angeblich sind es die Initialien des größten Pokéballschmiedes. Ich werde dich aufhalten. Soll das etwa eine Herausforderung sein?